Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alles hoort mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute mit einer Begebenheit beschäftigen, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam stattgefunden hat. Und zwar geht es darum, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam im 8. Jahr nach der Hijra, nachdem die Schlacht von Mu'tah stattgefunden hat, hat der Prophet gehört sallallahu alaihi wa sallam, dass eine Gruppe aus Großsyrien im Anmarsch ist. Das heißt, sie ist auf dem Weg in Richtung Medina. Sie ist auf dem Weg in Richtung der Hauptstadt des Islam, der Stadt des Propheten und Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie hat der Prophet reagiert? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sofort nach Amr ibn al-As geschickt und ihm gesagt, zieh dich an und besorge deine Rüstung, deine Waffen, und dann kommst du zu mir. Amr ibn al-As ist gegangen, kam wieder zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaute ihn von oben nach unten an und dann sagte er zu ihm sinngemäß, ich habe vor, dich einzusetzen als Leiter einer Kompanie, als Leiter einer Armee, und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich verschonen und er wird dir ebenfalls eine Beute zuteilkommen werden lassen, und ich erhoffe, dass du auch ein gewisses Maß an Vermögen erlangen wirst. Das heißt, er hat ihm versprochen, dass er, wenn er hinauszieht, wird er verschont bleiben, er hat ihm die Frohbotschaft gegeben. Und er wird ebenfalls eine Kriegsbeute erhalten. Das heißt, der Prophet sagt ihm das auch natürlich als eine Art Ansporn, dass er keine Angst haben braucht. Aber daraufhin könnt ihr euch vorstellen, was dieser Mensch gesagt hat, der erzogen worden ist natürlich in der Schule von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der verstanden hat, was es bedeutet, Muslim zu sein, der weiß, warum er in den Islam überhaupt eingetreten ist. Er sagte zu ihm wortwörtlich, O Gesandter Allahs, ich habe den Islam nicht angenommen wegen dem Geld. O Gesandter Allahs, ich habe den Islam nicht angenommen wegen irgendeinem Vermögen, das du mir versprichst, sondern ich habe den Islam angenommen, weil ich den Islam annehmen wollte oder weil ich den Islam begehrt habe. Und ich habe den Islam deswegen angenommen, weil ich mit dir, O Gesandter Allahs, zusammen sein wollte. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Amr, welch gutes Vermögen für einen rechtschaffenen Menschen doch ist. Wie gut ein Vermögen doch ist, wenn es für einen rechtschaffenen Menschen gewesen ist. Das heißt, wenn jemand rechtschaffen ist und rechtschaffenes oder halal Vermögen erhält, auf erlaubte Art und Weise, das ist überhaupt gar kein Problem. Und der Reiche kann auch ruhig reich sein, unter der Bedingung, dass er es eben auf gesetzliche Art und Weise erworben hat. Wie dem auch sei, als Amr radiallahu anhu losgezogen ist mit seiner Kompanie und dort die Leute vorfand aus Großsyrien und gesehen hat, dass sie yani, zu viele waren, hat er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Brief geschickt, beziehungsweise jemanden geschickt, um den Propheten darum zu bitten, eine zweite Kompanie hinauszusenden, weil sie brauchen Verstärkung. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Muhajirin angesprochen, und unter ihnen waren Abu Bakr und Umar, und hat auch über sie eingesetzt den Sahabi namens Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Und dann ist Abu Ubaidah mit dieser zweiten Kompanie hinausgezogen und nach Großsyrien gezogen, da in die Richtung, wo die Armee herkam. Und als sie aufeinander getroffen sind, ergab sich ein kleines Problem. Und zwar das Problem war, die Gruppe, die schon dort war, ihr Führer war Amr. Und die Gruppe, die jetzt hinzugestoßen ist, ihr Führer war Abu Ubaidah. Und was machen wir jetzt? Wir können nur einen Führer haben. Und deswegen sagte Amr zu Abu Ubaidah, der Prophet hat mich eingesetzt, und ihr seid nichts anderes als eine Verstärkung, die zu mir gekommen ist. Und Abu Ubaidah hat nicht lange rumgemacht. Er hat zwar gesagt, der Prophet hat mich persönlich auch eingesetzt, genauso wie er dich eingesetzt hat. Aber weißt du was? Er sagte zu ihm, das Letzte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu mir gesagt hat, ist, wenn du zu deinem Freund kommst oder zu deinem Gefährten kommst, dann sollst du dich mit ihm einig werden. Dann sollst du, und das Wort Tatawa'a beinhaltet auch die Bedeutung von Weichherzigkeit. Das heißt, du sollst nicht hart sein, sondern du sollst nachgiebig sein. Seid nachgiebig. Ist doch vollkommen egal, wer der Führer dieser Kompanie ist. Entscheidend ist, wofür man dort hinausgezogen ist und was das eigentliche Ziel dieser Sendung gewesen ist. Und deswegen hat Abu Ubaida nicht lange gemacht, hat gesagt, bitteschön, du bist unser Anführer und ich bin ein Soldat von vielen Soldaten und du bestimmst über uns alle. Und auch Abu Bakr und Umar, sie waren alle damit einverstanden, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Wie dem auch sei, sie haben dann, yani, bei Nacht sind ein paar Sachen passiert, unter anderem wollten manche Sahaba Feuer anzünden, um zu kochen. Dann hat Amr ihnen das verboten. Und dann wollte Umar radiallahu anhu seine Meinung dazu sagen, wie kannst du den Leuten verbieten, das zu machen, sie brauchen, sie wollen essen, sie wollen was warm machen. Und dann sagte Abu Bakr zu ihm, hör auf Umar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Amr ibn al-As nur deswegen eingesetzt, weil er weiß, wie er eine Kompanie zu führen hat. Und der Sinn natürlich war, dass wenn der Feind von weitem ein Licht sieht, er weiß natürlich sofort, wo die Armee ist. Und er kann abschätzen, anhand der geschlachteten Tiere und anhand dessen, was übrig bleibt, wie die Anzahl der Soldaten sogar ist. Wie dem auch sei, dann ist bei Nacht auch Folgendes passiert. Amr ibn As, hat geschlafen und während im Schlaf, ist er Junub geworden. Und als er Junub geworden ist, dann wollte er das Fajr-Gebet beten und da haben sie ein Problem gehabt, weil Wasser war da, aber es war kalt. Und er hatte Angst, er sagt, ich habe Angst gehabt, wenn ich jetzt Russel mache, dass ich eventuell sterbe oder krank werde oder was auch immer. Und deswegen hat er dann Tayammum gemacht, das heißt, er hat sich mit dem guten, reinen Erdboden eingerieben auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann hat er vorgebetet und die Sahaba haben dann manche zu ihm gesagt, das kannst du nicht machen, du hast vorgebetet, du warst Junub. Normalerweise, das geht nicht. Und Allah hat gesagt, du musst Wasser benutzen. Und Allah hat gesagt, nur wenn es kein Wasser gibt, kann man Tayammum machen. Und aber trotzdem gab es Wasser. Und deswegen haben sie ihm das vorgeworfen. Und als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, haben sie ihm das erzählt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Er sagte, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, ihr sollt euch selbst nicht töten. Und der Prophet hat gelacht, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil Amr ibn As hat sich gestützt auf eine Ayah im Koran al-Karim, gemäß deren allgemeinen Bedeutung man sehr wohl danach handeln kann. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm in dieser Angelegenheit zugestimmt. Die Geschichte, liebe Geschwister, jede solcher Begebenheiten, wenn man sie liest, egal aus welchem Blickwinkel man betrachtet, man kommt immer zu anderen Ergebnissen. Und natürlich, man liest solche Begebenheiten und versucht eine Verbindung zu finden zwischen der heutigen Zeit, in der man lebt, und der Zeit, die damals gewesen ist. Und deswegen, jeder profitiert anderen Nutzen aus solchen Begebenheiten. Aber auf jeden Fall, das Ernste, Interessanteste für uns ist zweifellos der Ikhlas der Sahaba radiallahu anhu. Yani, dass sie wirklich, ihr Ziel war die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr Ziel war nicht, der Führer einer Kompanie zu sein. Ihr Ziel war nicht, Beute zu machen. Sonst hätten sie anders gehandelt. Und sogar, als die Schlacht vorbei war und der Feind auseinandergegangen ist, weil der hat Angst bekommen, als die Sahaba am Anmarsch waren schon. Sie haben Angst bekommen und sind auseinandergegangen. Und sie wollten den Feind hinterhergehen, um Beute zu machen. Und er hat es ihnen verboten, weil er Angst hatte darum, hatte Angst, dass sie ihm eventuell eine Falle vorbereitet haben. Und deswegen, es ging den Sahaba radiallahu anhu nicht um das Geld, es ging ihnen nicht um diese Machtpositionen, sondern sie hatten Ikhlas. Und wie Imam Malik sagte, rahimahullah, der letzte Teil dieser Ummah wird nur durch genau das rechtschaffen werden, wodurch auch der erste Teil dieser Ummah rechtschaffen geworden ist. Also willst du werden ein Paradiesbewohner, willst du werden wie die Sahaba, musst du auch genauso handeln und die gleichen Absichten haben wie die Sahaba, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Zweitens, man merkt, wie gesagt, die Sahaba, was ihr Ziel war. Ihr Ziel war der Ikhlas, ihr Ziel war die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das auch, wie gesagt, man merkt doch, ist doch wichtig, wohin dieser Mensch dich führt. Was ist das Ziel gewesen? Deswegen auch in der heutigen Zeit, wenn man sieht, ein Mensch ruft auf zum Buche Allahs und zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann weiß man, dass diese Da'wah, dieser Aufruf, zumindest dem äußerlichen Anschein nach, vernünftig ist und gut ist. Aber wenn jemand aufruft zu irgendetwas anderem, dass er die Arbeitslosigkeit senkt oder irgendwelche anderen Sachen beseitigt, aber er ruft nicht mal dazu auf, zum Buche Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie willst du ihm dann vertrauen, wenn er nicht einmal vorgibt, diese Sache zu machen? Ebenso, es gibt noch viele andere Nutzen aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der überliefert ist im Musnad von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Und zu guter Letzt möchten wir auch erwähnen, dass es überhaupt kein Problem ist, dass wenn jemand andere Menschen anführt und er nicht der Beste unter ihnen ist. Denn Abu Bakr und Umar, sie waren zweifellos die Besten der Sahaba, radiallahu anhum. Aber trotzdem, wer war ihr Anführer? Am Anfang war es Abu Ubaidah ibn Jarrah und sie haben nicht gesagt, nein, wir sind besser oder weiß nicht was. Und als später waren sie unter der Führung von Amr ibn al-As, radiallahu anhum. Und sie haben auch kein Problem damit gehabt. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben und den Ikhlas geben, dass wir leben, so wie die Sahaba radiallahu anhum gelebt haben, und dass wir Ikhlas haben, unsere Herzen reinigen, so wie die Sahaba ihre Herzen rein waren und nur Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit haben und niemanden gefürchtet haben, außer Allah azza wa jal, derjenige, der sie am Tag der Auferstehung befragen wird, und sonst niemand. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.